ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Neue Folgen mit Hörspielen aus alter Zeit. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. In Kein Mucks bringen wir völlig vergessene Radioklassiker aus den ARD-Archiven. Und ab sofort sind wir wieder jeden Donnerstag zur Stelle. Aber warum waren wir eigentlich so lange weg? Einen Monat lang haben wir gesammelt, was uns wirklich hörenswert erschien. Einen Monat lang haben wir gesammelt, für unser kleines Hörmagazin. Ja, ich gebe zu, wir haben länger als einen Monat gesammelt. Aber jetzt ist sie da, die sechste Staffel dieses Podcasts. Und wenn Sie uns noch nie gehört haben, dann frage ich Sie, warum nicht? Aber ich kann Sie auch beruhigen. Das macht nichts. Wie bei jeder Kein-Mucks-Ausgabe können Sie ohne Vorkenntnisse einsteigen. Wir bringen auch diesmal ein in sich abgeschlossenes Kriminalhörspiel. Einen kleinen frechen Dampfradio-Oldie mit allem, was einen guten Kein-Mucks-Krimi ausmacht. Er stammt aus den 60ern. Er spielt in England. Es gibt ein mysteriöses Verbrechen, einen scharfsinnigen Inspektor und viele Verdächtige. Und Sie dürfen raten, wer der Täter oder die Täterin ist. Sie werden sogar darum gebeten. Ja! Und welche der neuen ARD-Wellen präsentiert unsere Auftaktfolge nach der Pause? Hier meldet sich nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder der Westdeutsche Rundfunk. In allen guten Stunden, so beginnt ein Lied von Beethoven, dem wir das Pausenzeichen des Westdeutschen Rundfunks, das Sie soeben hörten, entlehnt haben. Und wir machen uns jetzt eine gute Stunde mit einer der besten Krimireihen aus dem WDR. Inspektor Hornley auf der Spur. Und dieser Inspektor Hornley kommt hier gleich einem gewitzten Schurken auf die Spur. 1957 startete der Westdeutsche Rundfunk diese Hörspielreihe. 24 Episoden entstanden bis 1963. Und diese knackige Titelmusik hier, die stammt eigentlich aus Elmer Bernsteins Soundtrack zu The Man with the Golden Arm, einem amerikanischen Film von 1955. Ja, und den Inspektor Hornley, den spielte Folge für Folge, Fall für Fall Helmut Peine. Guten Morgen, ich bin Kriminalinspektor Hornley und das ist mein Assistent Sergeant Bingham. Danke. Genau, Helmut Peine als Hornley und Harald Meister spielt seinen getreuen Sergeant Bingham. Selbstverständlich kommen diese beiden Beamten von Scotland Yard. There's an Inspector Hornley to see you, sir. Did you say Inspector? Yes, sir, from Scotland Yard. Das hier ist übrigens der Urinspektor Hornley. Im Mai 1937 tauchte dieser vollkommen fiktive Ermittler erstmals auf in England. This is the BBC third program. Inspektor Hornley war ein Brite. BBC's Monday Night at Seven brachte damals direkt 45 Hörspielfolgen. Im Sommer 38 kam noch eine weitere Staffel hinzu. Einige Hornley-Bücher, ein Theaterstück und sogar drei Hornley-Kinofilme folgten bis 1941. So eine Kraft hatte damals Fiction im Radio. You really are Inspector Hornley? Well, I begin it, you want to be self, sir. Die Hornley-Filme, die Romane und das Theaterstück gelangten nie nach Deutschland, ganz im Gegensatz zu den Hörspielen. Rund 20 Jahre nachdem der Radioinspektor in England seinen Einstand gegeben hatte, übersetzte und adaptierte der WDR die Reihe. Doch nicht nur der. Hornley hier. Nein, Herr Chefkommissar, wir haben noch nichts weiter gehört. 1960, das hier ist Paul Dahlke als Inspektor Hornley, und zwar für den Bayerischen Rundfunk. Dort entstanden zunächst 7 Krimifolgen, ab 1962 dann gleich 3 weitere Staffeln. Und in denen bekam nun Karl Schönböck die Titelrolle. Ich weiß jetzt, wer der Mörder war. Nein, was? Nur, ja, er hat, wie das so oft der Fall ist, einen ganz dummen Fehler gemacht, der sein ganzes Spiel aufgedeckt hat. Das ist der Gänsehaut-Moment einer jeden Hornley-Krimi-Folge, egal von welchem Sender. Der Augenblick, in dem der Inspektor plötzlich Klarheit hat und den Mörder kennt. Und an dieser Stelle passiert stets das hier. Wie üblich geben wir Ihnen ein wenig Zeit, sich sämtliche Anhaltspunkte nochmals durch den Kopf gehen zu lassen. Und dann können Sie Ihre Lösung mit der des Inspektors vergleichen. Das ist WDR-Mann Werner Runzhagen. Er wird auch unser Hörspiel kurz vor Schluss unterbrechen und Sie fragen: Wissen Sie schon, wer die Tat begangen hat? Und dann kommt Musik und dann die Auflösung. Raten Sie mit, was geschah im Nelson Club? Wenn Sie genau hinhören, kommen Sie sicher auf die Lösung. Aber bitte, denken Sie nicht zu kompliziert und spinnen Sie sich nichts zusammen. Alle Indizien und Umstände werden klar benannt. Der Inspektor und sein Sergeant wissen zu keinem Zeitpunkt mehr als Sie. Los geht's. Der Tod greift ein von 1963 aus dem WDR in der Regie von Hermann Pfeiffer. Viel Vergnügen. Inspektor Hornley auf der Spur. Heute: Der Tod greift ein. Viele von Ihnen kennen unseren Inspektor Hornley bereits. Und wer ihn nicht kennt, dem wollen wir ihn hiermit vorstellen. Hornley, einer der begabtesten Inspektoren von Scotland Yard, ist ein eifriger Verfechter der klassischen Kriminaltheorie: Jeder Verbrecher macht einmal einen oder mehrere Fehler. Sei es bei der Tat selbst oder bei einem Verhör. Ein begabter Kriminalist braucht nur den oder die Fehler zu finden, und schon ist er in der Lage, den oder vielleicht auch die Verbrecher zu überführen. Der Sinn unseres Kriminalhörspiels ist nun der: Wir möchten Ihnen Gelegenheit geben, von sich aus auf solche Fehler zu achten und sie zu finden. Später sollen Sie auch im Laufe des Spiels die Möglichkeit haben, über Ihre Beobachtungen nachzudenken, um anschließend Ihre Meinung mit der unseres Inspektors zu vergleichen. Nelson Club. Wir befinden uns in der Eingangshalle eines der exklusiven Clubs in London, im Nelson Club, dessen Mitglieder in der Hauptsache Besitzer großer Industriewerke oder wenigstens leitende Direktoren solcher Fabriken sind. Ja, ich verstehe. Der Portier des Clubs hat gerade ein Telefongespräch erledigt, als er erstaunt bemerkt, dass ein Fremder, dem man ansieht, dass er nicht gut Mitglied des Clubs sein kann, an die Rezeption herantritt. Verwundert fragt er den Mann: Sie wünschen, mein Herr? Ich möchte Mr. Colby sprechen. Mr. Colby? Er ist leider augenblicklich beim Essen. Soll ich den Pagen hinaufschicken und Sie melden lassen, Sir? Nein, nein. Stören Sie ihn jetzt nicht. Ich warte lieber, bis er damit fertig ist. Wie Sie wünschen. Möchten Sie hier in der Halle oder drüben im Lesezimmer warten? Besten Dank, ich warte hier. Dann verpasse ich ihn nicht, wenn er herunterkommt. Bitte sehr. Doch drüben ist ein Sessel. Ja, danke. Eine Frage bitte. Ja. Werden Sie von Mr. Colby erwartet? Nein, aber er kennt mich. Ich bin für ihn tätig. Mein Name ist Smithers. Danke, Mr. Smithers. Bleiben Sie ruhig hier. Lange werden Sie wohl auch nicht zu warten brauchen. Ich weiß, dass Mr. Colby seinen Wagen für 2 Uhr bestellt hat und jetzt ist es schon 20 vor. Das Essen muss gleich zu Ende sein. Ja. Wie schmeckt Ihnen unser Portwein, James? Ausgezeichnet, Colby, ganz ausgezeichnet. Das freut mich. Ein guter Schluck zum guten Abschluss einer Besprechung. Ja. Ja. Also, meine Herren, wir können die Angelegenheit demnach als geregelt betrachten? Soweit ich es übersehen kann, ja. Gut, dann werde ich unseren Anwalt bitten, den Vertrag aufzusetzen. Unser Angebot wird morgen abgeschickt. Herr Ober. Sehr wünschen, Sir. Bringen Sie mir... Ach, Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich habe Sie hier im Club noch nicht gesehen. Ich bin erst seit heute hier, Sir. Mein Name ist Charles. Gut. Bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser, Charles. Sehr wohl, Sir. Wasser? Ich dachte, sowas rühren Sie nie an. Ich muss eine Tablette einnehmen. Ja, neulich, da hatte ich mal starkes Herzklopfen. Mein Arzt meinte allerdings, es sei nichts Ernstes. Nervös, sagt er. Aber so ein Anfall ist verteufelt unangenehm, das kann ich Ihnen sagen. Und was nehmen Sie dagegen ein? Hier, das Zeug heißt Quindin. Hab keine Ahnung, was es ist, aber hat mir gut geholfen. Ihr Wasser, Sir. Danke. So. So, meine Herren, bitte entschuldigen Sie mich, mein Wagen wartet draußen. In einer halben Stunde haben wir eine Sitzung mit unserem Südafrika-Vertreter. Mr. Colby, es freut mich, dass wir alles so glatt abwickeln konnten. Ich bin überzeugt davon, dass die Aussichten für unser Unternehmen ausnehmend gut sind. Da haben Sie zweifellos recht. Schon seit Jahren habe ich gesagt, entschuldigen Sie mich. Mir ist nicht gut. Was denn? Was ist denn? Colby, du mit Himmels Willen. Aber das ist doch nicht möglich. Herr Ober, holen Sie einen Arzt. Schnell! Mein Name ist Hornley, Detektivinspektor Hornley von Scotland Yard. Das ist mein Mitarbeiter Sergeant Bingham. Und das ist Major Radcliffe. Sehr angenehm. Sie sind der Sekretär des Nelson-Clubs, Major. Ja. Ist das nicht entsetzlich? Mr. Colby tot. Ich sprach ihn noch kurz vor dem Mittagessen. Vollkommen gesund war er da. Er bat mich, ihm das private Speisezimmer für ein Mittagessen mit zwei Geschäftsfreunden zu reservieren. Tja, und bei diesem Mittagessen starb er. Eine Cyankali-Vergiftung nach Ansicht des Arztes. Natürlich wird die Leiche geöffnet werden, das übliche Postmortem in solchen Fällen. Und nun erzählen Sie mir bitte, Major Radcliffe, was passiert ist. Ich kann da eigentlich nicht viel. Vielleicht sollten Sie lieber die Herren fragen, die dabei waren, als die Sache geschah. Seine beiden Geschäftsfreunde, Mr. James und Mr. Hellman. Sie sind draußen. Soll ich Sie hereinbitten? Bitte noch einen Moment, Major. Kennen Sie die beiden Herren? Mr. Hillman kenne ich. Er war als Gast von Mr. Colby in der letzten Zeit öfter im Club. Ich glaube, er ist Vorsitzender im Aufsichtsrat der Chemischen Werke Armstrong und Butler. Und Mr. James? Den kenne ich überhaupt nicht. Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen. Na schön, danke. Dann bitten Sie die Herren herein, wenn Sie so freundlich sein wollen. Gerne. Würden Sie bitte hereinkommen, meine Herren? Darf ich vorstellen, Detektivinspektor Hornley von Scotland Yard und Sergeant Bingham. Mr. James, Mr. Hillman. Guten Tag. Sehr angenehm. Bitte, meine Herren, nehmen Sie doch Platz. Danke. Mitchell Radcliffe sagte mir, dass Sie dabei waren, als Mr. Colby starb. Das stimmt. Und ich sage Ihnen, Herr Inspektor, ich kann seinen Tod einfach nicht begreifen. Er schien bis dahin völlig in Ordnung zu sein. Meiner Meinung nach muss es die Tablette gewesen sein. Ach, das ist doch Unsinn, Mr. Hillman. Eine Sekunde, meine Herren. Ich möchte gerne alles von Anfang an hören. Sie hatten sich hier geschäftlich zum Mittagessen verabredet? Ja, wir hatten eine äußerst wichtige und vertrauliche Angelegenheit zu besprechen. Und Colby lud uns zum Essen in das private Speisezimmer des Clubs ein. Er hat es reservieren lassen und wir konnten so ungestört reden. Es war also niemand anders zugegen? Nein. Nur noch der Clubkellner. Aber der war die meiste Zeit draußen. Einen Moment. Ist der Kellner zuverlässig, Major? Das hoffe ich sehr, Inspektor. Was wollen Sie damit sagen, das hoffe ich sehr? Na, eigentlich mehr eine Redensart. Ich kann nur sagen, der Mann konnte beste Referenzen nachweisen, als ich ihn gestern anstellte. Er war empfohlen vom Generaldirektor der Snyders Werke in Glasgow. Er war dort bis jetzt im Direktionscasino tätig. Was, erst einen Tag im Dienst und dann lassen Sie den Mann schon im Privatspeisesalon servieren? Ich finde das merkwürdig. Na, so etwas pflegen wir ja auch für gewöhnlich nicht zu machen, aber unser Oberkellner ist krank und zwei andere hatten vorgestern plötzlich gekündigt. Mhm, Können Sie mir den Zweck Ihrer Zusammenkunft angeben, Mr. Hillman? Selbstverständlich. Ich weiß nicht, Mr. Hillman, ob wir dazu berechtigt sind. Wenn Sie die Polizei so etwas fragt, sind Sie zu allem berechtigt, Mr. James. Ich glaube, ich muss Mr. James in Schutz nehmen, Herr Inspektor. Das hier heute war nämlich eine Besprechung höchst diskreter Art. Geschäftlich selbstverständlich. Es war der Abschluss monatelanger Verhandlungen. Sehr schwieriger Verhandlungen. Mr. Colby war Aufsichtsratsvorsitzender der chemischen Werke UCP, der United Chemicals and Pharmaceuticals. Ich vertrete die Interessen von Armstrong und Butler. Mr. James ist der Beauftragte von Snyders Werken. Einen Augenblick, bitte. Mr. James. Bitte. Kannten Sie eigentlich den Kellner, der Sie heute bedient hat? Nein. Wieso? Ach, Mitchell Radcliffe sagte, der Kellner sei bisher im Direktionscasino des Snyders Werke tätig gewesen. Und da dachte ich, dass Sie vielleicht... Aber lassen wir das, das ist ja nicht so wichtig. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbrochen habe, Mr. Hillman. Ja, die UCP-Werke gehören zu den bedeutendsten Unternehmen in der chemischen Industrie. Sie waren unsere schärfste Konkurrenz. Wir haben das oft gespürt. Es war nun Colbys Gedanke, die drei Firmen zu verschmelzen. Ja, nun, es lag wohl auch in unserem Interesse... Ich muss Sie leider nochmals unterbrechen. Mr. James, die Snyders-Werke sind wohl das kleinste der drei Unternehmen. Fanden Sie, dass eine Verschmelzung auch im Interesse von Ihnen lag? Nicht unbedingt, Herr Inspektor. Sie wissen ja, wie das so geht. Der schwächste Partner kommt bei so etwas nicht immer am günstigsten weg. Aber wir mussten einsehen, dass wir uns, wenn sich die beiden größeren Firmen vereinigten, also, dass wir uns alleine nicht mehr gut halten konnten. Noch eine Frage, meine Herren. Wenn ich richtig orientiert bin, ich habe vor einiger Zeit in der Börsenzeitung darüber gelesen, war Mr. Colby auch in der UCP die treibende Kraft für diese Fusion. Ist es möglich, dass die ganze Sache durch seinen plötzlichen Tod in Frage gestellt ist? Die Möglichkeit besteht allerdings, Herr Inspektor. Und Ihre Meinung, Mr. James? Herr Inspektor, dazu möchte ich mich, ohne mich vorher zu Hause besprochen zu haben, nicht gerne äußern. Das verstehen Sie ja wohl. Vollkommen. Und die Tablette, die Sie erwähnten, Mr. James? Ich habe nichts von einer Tablette gesagt. Im Gegenteil, ich habe Mr. Hillman widersprochen. Ach ja, richtig, entschuldigen Sie. Mr. Hillman, bitte. Ja, also wir setzten uns hin und aßen. Nach dem Essen tranken wir einen ausgezeichneten Portwein. Und danach hat Colby den Clubkellner um Wasser für seine Tablette gebeten. Er sagte, mit seinem Herzen wäre etwas nicht in Ordnung. Und der Arzt hätte ihm irgendwelche Tabletten verschrieben. Mr. James, was sagte Colby noch, wie das Zeug hieß? Ich glaube, Quinin. Quindin. Was sagten Sie, Binger? Ich sagte, das Zeug heißt Quindin, Sir. Sie nicht alles wissen, Binger. Mein Bruder leidet seit Jahren unter starkem Herzklopfen. Er schwört darauf. Ja, Sergeant, Sie haben recht, so heißt das Zeug. Ja, also, er nahm die Tablette. Vielleicht war es auch keine Tablette, vielleicht war es eine Pille. Ich weiß es nicht. Er nahm sie jedenfalls in den Mund, spülte sie mit einem Schluck Wasser hinunter, stand auf, um sich zu verabschieden. Und wenige Sekunden später sagte er... Er fühlte sich schlecht, fiel um und aus. Wir schickten den Kellner sofort nach einem Arzt. Zufällig war Sir Brian Evans im Club. Sie wissen ja, der bekannte Arzt, der ist Mitglied. Er kam sofort, aber inzwischen war schon alles vorbei. Mit Sir Evans habe ich mich bereits unterhalten. Also, meine Herren, wir wollen uns einmal genau festhalten. Wo nahm Colby die Tablette her? Hatte er sie lose in der Tasche? In einem Fläschchen? Nein, in einem kleinen Röhrchen, das er aus der Tasche nahm. Wir fanden in seiner Tasche ein kleines braunes Röhrchen, Sir. Eine Tablette war noch drin. Wir haben sie bereits ins Laboratorium geschickt. Gut, danke, Binger. Kennen Sie Mr. Colby schon lange, mein Herr? Ich kenne ihn seit etwa 20 Jahren. Mr. James hat ihn aber erst kennengelernt, als er von Snyders mit den Verhandlungen betraut wurde. Das war ja vor ganz kurzer Zeit. Ja. Mr. Hillman, besteht Ihrer Ansicht nach irgendein Grund zu der Annahme, dass Colby Selbstmord begehen wollte? Da kommt überhaupt nicht in Frage, Inspektor. Warum sollte er denn auch? Wir waren mitten in einem wichtigen geschäftlichen Abschluss, der unsere beiden Gesellschaften um einen gewaltigen Schritt weiterbringen würde. Jahrelang hat sich Colby um das Zustandekommen eines solchen Vertrages bemüht. Warum soll er sich denn gerade jetzt umbringen wollen? Also in dem Augenblick, wo alle Schwierigkeiten überwunden sind. Major Radcliffe, seit wann haben Sie Mr. Colby gekannt? Seitdem ich Sekretär dieses Clubs bin. Das ist jetzt, so ungefähr 17 Jahre her. Damals war er schon Mitglied. Major, wenn Sie ihn schon so lange kennen und Clubsekretäre sehen und hören ja bekanntlich viel, wissen Sie vielleicht, ob er in seinem Privatleben irgendwelche Sorgen hatte, irgendein Kummer? Ganz und gar nicht, Herr Inspektor. Davon bin ich fest überzeugt. Sein Privatleben war wie ein offenes Buch. Er war Junggeselle, kam auf den Club. Er hatte in seinem Leben überhaupt keine anderen Interessen als nur seine Firma, die aus einem winzigen, bedeutungslosen Unternehmen zu einem riesigen Konzern ausgebaut hat. Und sonst war er, wenn ich so sagen darf, ein guter Clubmensch. Sehr beliebt bei den anderen Clubmitgliedern. Er gehörte dem Weinauswahlkomitee an, kam oft abends her, um Karten oder Billard zu spielen. Ich sah ihn fast jeden Tag. Und ich hätte es bestimmt bemerkt, wenn irgendetwas mit ihm nicht in Ordnung gewesen wäre. Tja, aber wenn Sie sich ganz genau informieren wollen, dann... Sollten Sie seine Privatsekretärin, Miss Turner, fragen. Sie arbeitet für ihn schon, ich weiß nicht wie lange. Colby pflegte immer zu sagen, dass sie mehr über ihn wüsste als er selbst. Sie wird ihm wahrscheinlich mehr über ihn sagen können. Gut, also meine Herren, wir lassen es vorläufig genug sein. Ich danke Ihnen, auch Ihnen, Mitscher. Tja, Bingham, was halten Sie von der Sache? Sir, da ist noch Mr. Smithers. Mr. Smithers, wer ist das denn? Entschuldigung, Sir, ich hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit, es Ihnen zu sagen. Dann sagen Sie es jetzt. Als Mr. Colby beim Essen war, wollte ihn ein Mann sprechen. Der Portier sagte, der Mann hätte unten auf Mr. Colby gewartet. Er gab seinen Namen als Smithers an und behauptete, er sei ein Angestellter Colbys. Und wo ist der Mann jetzt? Und der Clubportier sagt, er hätte sich nach dem Mann umgesehen, als die ganze Aufregung hier etwas abgeklungen war. Aber Mr. Smithers sei nicht mehr zu finden gewesen, müsste wohl fortgegangen sein. Bingham, wir wollen uns einmal die Firma UCP ansehen und hören, was Miss Turner und dieser Mr. Smithers uns zu erzählen haben. Sie sind Miss Turner, nicht wahr? Ja, Mary Turner. Das ist Sergeant Bingham. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Inspektor Hornley. Wollen wir uns nicht setzen, Miss Turner? Ach, entschuldigen Sie, dass ich daran nicht gedacht habe. Bitte, bitte schon. Möchten Sie eine Zigarette? Rauchen Sie? Nein, danke. Ich bin nicht Raucherin. Stört es Sie, wenn ich mir meine Pfeife anstecke? Nein, gar nicht, Herr Inspektor. Bitte stecken Sie sich die Pfeife ruhig an. Dankeschön. Verzeihen Sie, ich bin furchtbar nervös, aber... Es war ein sehr schwerer Schock für mich. Das kann man ja verstehen. Wir wollen Sie auch nicht allzu lange belästigen, Miss Turner. Glauben Sie mir, aber ich muss Sie über einige Punkte um Auskunft bitten. Und wenn ich kann, will ich Ihnen gerne helfen, Herr Inspektor. Sie waren Mr. Colbys Sekretärin. Ja. Seit Jahren, nicht wahr? Seit 11 Jahren. Privat waren Sie nicht näher mit ihm bekannt. Nein, Herr Inspektor. Aber Sie wussten alles, was in der Firma vorging. Ja, so ziemlich alles. Ich war Mr. Colbys Privatsekretärin und genoss sein volles Vertrauen. Kannten Sie den Zweck seiner heutigen Zusammenkunft mit Mr. James und Mr. Hillman? Oh ja, ich bin über den beabsichtigten Zusammenschluss der drei Gesellschaften genau informiert. Mr. Colby hat mit mir jede Einzelheit durchgesprochen. Ich erledigte ja seine gesamte vertrauliche Korrespondenz. Miss Turner, es ist völlig ausgeschlossen, dass der Tod Mr. Colbys die Folge eines Unfalls war. Es kann also nur Selbstmord gewesen sein? Oder er wurde umgebracht? Martin hatte niemals die... Entschuldigen Sie. Wir nannten den Chef in der Firma untereinander immer mit seinem Vornamen. Also, er hätte niemals Selbstmord begangen. Es entsprach nicht seinem Charakter. Und außerdem, warum sollte er auch? Mr. Colby war ein wohlhabender Mann. Er hatte überhaupt keine Sorgen. Und gerade jetzt, wo es aussah, als sei ihm die Verwirklichung eines alten Traumes gelungen, die Fusion mit den Konkurrenzfirmen... Er hatte also auch nicht den geringsten Grund, sich das Leben zu nehmen. Ich bin ein wenig erstaunt, mit welcher Sicherheit Sie das behaupten, Miss Turner. Ich kannte ihn doch. Außerdem teilte er mir heute früh mit, dass er nach Unterzeichnung des Vertrages zur Erholung eine Seereise machen wolle. Vielleicht auf dem Mittelmeer oder dem Schwarzen Meer. Er bat mich, ihm Prospekte von einer Reederei mitzubringen. Glauben Sie wirklich, dass jemand um 10 Uhr morgens Vorbereitungen für eine Vergnügungsreise trifft und sich 4 Stunden später umbringt? Nein, das ist nicht anzunehmen. Tja, dann bleibt uns nur noch die andere Schlussfolgerung. Er wurde umgebracht. Ja, Herr Inspektor, wer würde denn so etwas tun? Wer würde durch Colbys Tod gewinnen? Er soll ja ein reicher Mann gewesen sein. Wer erbt nun sein Vermögen? Hat er Verwandte? Nein, doch, ich meinte keine Verwandten in England. Nur einen Neffen, aber der ist zurzeit in Südafrika. Außer ihm hat er keine Verwandten. Können Sie mir etwas über Colbys Vermögen sagen? Nein, darüber kann ich nichts sagen. Ich kenne sein Testament nicht, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Schade. Stand er sich eigentlich gut mit seinem Neffen? Naja... Nicht besonders gut. Frank war der einzige Sohn von Mr. Colbys Bruder. Vor ungefähr 10 Jahren kamen seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben und Mr. Colby wurde sein Vormund. Er nahm den Jungen zu sich, schickte ihn auf die Universität, behandelte ihn wie seinen eigenen Sohn. Frank Colby war eine große Enttäuschung für Mr. Colby. Er machte alles falsch, was er nur falsch machen konnte. Wegen irgendeiner peinlichen Affäre musste er sogar die Universität Oxford verlassen. Dann begann er zu spielen und rührte überhaupt keine Arbeit mehr an. Mr. Colby berief sich immer wieder auf sein Pflichtgefühl dem Jungen gegenüber. Und damit entschuldigte er seine Nachsicht. Aber schließlich verlor er doch die Geduld. Er bestand darauf, dass Frank hier in der Firma arbeitet. Und wie hat sich dann die Sache weiterentwickelt? Der Junge taugte einfach nichts. Vor ungefähr 3 Monaten kam der große Krach. Ein Krach? Ja. Mr. Colby stellte ihm ein Ultimatum. Entweder Frank geht nach Südafrika und nimmt in Johannesburg eine Stelle bei einer Tochtergesellschaft unserer Firma an, arbeitet dort ernsthaft 3 Jahre hintereinander, ohne zwischendurch einmal nach England zu kommen, oder es ist aus. Mr. Colby will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Frank erkannte, dass sein Onkel es diesmal ernst meinte und erklärte sich damit einverstanden, auf 3 Jahre nach Johannesburg zu gehen. Und seitdem ist er dort. Übrigens habe ich ihm gerade bevor Sie kamen mein Kabel geschickt und ihn vom Tode seines Onkels in Kenntnis gesetzt. Danke, Miss Dahl. Wissen Sie, ob jemand aus irgendeinem Grunde auf Mr. Colby nicht besonders gut zu sprechen war? Inspektor, Sie zwingen mich dazu, eine Aussage, die ich sehr ungerne mache. Hier im Privatbüro von Mr. Colby befindet sich eine Tonanlage. Im Schreibtisch ist ein Bandgerät. Sehen Sie hier das kleine Mikrofon? Mikrofon? Das ist gut. Ich dachte, es wäre ein Tintenfass. Das ist ein Mikrofon, Sergeant. Sämtliche geschäftlichen Unterhaltungen, die er hier im Büro führte, nahm Mr. Colby auf Band auf. Ich musste die Bänder abhören und die geführten Gespräche zusammenfassen. Das Mikrofon war auch mit einem Lautsprecher in meinem Büro verbunden, sodass ich alles direkt mithören konnte. Mr. Colby sagt, es wäre immer gut, wenn man Zeugen hätte. Dann ist an sich nichts Ungewöhnliches, Miss Turner. Aber was hat das Ihrer Meinung nach mit unserem Fall zu tun? Einen Augenblick. Bitte. Hören Sie sich einmal diese Bandaufnahme an. Nehmen Sie bitte Platz, Smithers. Danke sehr. Haben Sie eine Ahnung, weshalb ich Sie kommen ließ? Nein, Sir, keine Ahnung. Vielleicht wegen der Aufstellung, die ich Ihnen gestern schickte. Nein, deshalb nicht. Sagen Sie was, Messers. Ist Ihnen eine Firma Fahlmann Ausstattung GmbH bekannt? Ja, natürlich. Die Firma beliefert uns. Baut Messestände für uns und sonstige Werbeanlagen. So, tut sie das, hä? Smithers, ich will nicht lange drum herum reden. Ich habe Ermittlungen über die Firma Fahlmann Ausstattungen anstellen lassen. Den Bericht habe ich hier. Die Firma existiert überhaupt nicht. Aber Mr. Cole... Unterbrechen Sie mich nicht. Fahlmann Ausstattungen ist eine Schöpfung ihrer Fantasie. Straßen und Hausnummern ins Haus geht, wo sich angeblich die Werkstätten der Firma befinden sollen, ist eine Deckadresse. Die Firma hat für uns niemals einen einzigen Messestand gebaut. Es werden uns dennoch aber immer regelmäßig Rechnungen zugestellt, die Sie abzeichnen und die daraufhin bezahlt werden. In den letzten 3 Jahren beliefen sich diese Rechnungen auf rund 12.000 Pfund. Fahlmann Ausstattungen, mein lieber Smithers, das sind Sie selber. Sie haben sich diese ganze Geschichte ausgedacht, um uns zu betrügen. Um 12.000 Pfund. Sind Sie denn wirklich so dumm, dass Sie sich nicht sagen konnten, die ganze Geschichte würde eines Tages herauskommen? Es tut mir leid, Mr. Colby. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid es mir tut. Zum Leidtun ist es jetzt zu spät. Sie sind seit vielen Jahren bei uns. Und deshalb will ich nachsichtig mit Ihnen sein. Ich gebe Ihnen genau 24 Stunden Zeit, das Geld zurückzuerstatten. Wenn das Geld bis morgen Abend um 6 Uhr nicht da ist, benachrichtige ich die Polizei. Aber Mr. Colby, 12.000 Pfund? Wo soll ich denn das Geld in 24 Stunden hernehmen? Ich habe keine 12.000 Pfund. Das ist Ihre Sache. Verkaufen Sie meinetwegen Ihr Haus, verkaufen Sie alles, was Sie besitzen. Leihen Sie sich das Geld. Tun Sie, was Sie wollen. Lass mich doch nicht betrügen. Und jetzt machen Sie, dass Sie rauskommen. Sonst vergesse ich mich. Bringen Sie die Sache in Ordnung. Ich lasse Ihnen Zeit bis morgen Abend 6 Uhr. Das ist aber ein tolles Ding. Und Smithers war heute im Club, gerade als Mr. Colby stach. Wann wurde dieses Band aufgenommen, Miss Turner? Es muss wohl gestern am späten Nachmittag gewesen sein. Ich hörte das Gespräch heute früh, als ich das Band abspielte. Aha. Ist Smithers jetzt im Haus? Ich nehme an. Bingham, suchen Sie den Mann, fragen Sie ihn tüchtig aus. Jawohl, Sir, sofort. Nein, später. Miss Turner, ich muss noch etwas fragen. Die Tabletten, die Mr. Colby einnahm, trug er die immer bei sich? Tja, das war so, Herr Inspektor. Die ganze Flasche war ihm natürlich für die Tasche zu klobig. Ja. So eine Flasche enthält ja 150 Tabletten. Also bewahrte er sie in seiner Schublade auf. Und jeden Morgen nahm er ein paar Tabletten heraus und steckte sie in ein Glasröhrchen. Er nahm 2 Tabletten am Tag. Die trug er natürlich bei sich. Kann ich die Flasche bitte sehen? Selbstverständlich. Nicht anfassen, Miss Turner! Ach ja. Die Flasche ist ja fast leer. Es sind ja nur noch ein paar Tabletten da. Ja, ich weiß. Mr. Colby hat es mir heute früh gesagt. Ich rief daraufhin seinen Arzt an und bat ihn, Mr. Colby eine neue Flasche dieser Tabletten zu verschreiben. Heute Nachmittag kam das Rezept an. Wer kann eigentlich an diese Schublade heran? Wie ich sehe, ist sie nicht verschlossen. Ja, das ist schwer zu sagen. Jeder, der in das Zimmer kommt, nehme ich an. Es hätte also irgendjemand das Büro betreten können, ohne dass Sie oder Mr. Colby es bemerkt haben würden. Ja, möglich wäre es schon. Zum Beispiel während der Mittagspause oder nach Büroschluss. Aha. Bingham, lassen Sie die Flasche nach Fingerabdrücken untersuchen. Wird sofort erledigt, Sir. Übrigens, Miss Turner, wer ist Mr. Colbys Anwalt? Mr. Roberts. Von der Firma Roberts und Daback. Lincoln's Inn Fields, Nummer 36. Er bearbeitet Mr. Colbys sämtliche Angelegenheiten. Gut, ich gehe jetzt sofort zu ihm hin. Und Bingham, Sie versuchen aus Missers herauszuholen, was Sie nur können. Wir treffen uns in meinem Büro. Guten Abend, Inspektor. Ich war gerade im Begriff, nach Hause zu gehen, als Sie anriefen. Wird die Unterredung lange dauern? Kaum. Darf ich mich hinsetzen, Mr. Roberts? Aber natürlich, selbstverständlich. Entschuldigen Sie vielmals. Ich komme im Zusammenhang mit dem Tod von Martin Colby, Ihrem Klienten, Herr Rechtsanwalt. Ja, ich wurde heute Nachmittag benachrichtigt. Ich bin tief erschüttert. Colby kannte ich seit über 30 Jahren. Wir waren sogar eng befreundet. Mr. Roberts, ich will mich kurz fassen. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Colby ermordet wurde. Gibt es dafür Beweise? In einer bestimmten Richtung? Leider nach zu vielen Richtungen. Was ich von Ihnen wissen möchte, ist Folgendes. Wer könnte ein Interesse an seinem Tod haben? Wer hätte einen Vorteil davon? Und kennen Sie den Inhalt seines Testaments? Natürlich, ich habe es ja selber für ihn aufgesetzt. Es enthält eine Reihe von Nachlässen. Für die Schule, die er in seiner Geburtsstadt Colehampton besucht hatte, für einige Wohlfahrtsorganisationen, an denen er besonders interessiert war, für seine Sekretärin, Miss Turner. Moment mal. Miss Turner wurde in dem Testament bedacht? Ja, er hinterließ ihr Anteile der Firma im Werte von etwa 10.000 Pfund und ein Landhaus in Buckinghamshire. Und wer bekommt den Hauptnachlass? Den erhält sein Neffe, Frank Colby. Wie hoch ist der Nachlass? Was der Nachlass heute genau wert ist, weiß ich nicht. Vor 5 Jahren waren es annähernd 350.000 Pfund. Hm. Die Aktien der Firma UCP, die den Hauptteil des Nachlasses bilden, haben seitdem ihren Wert verdoppelt. Es werden wohl 600.000 bis 700.000 Pfund sein, würde ich sagen. Ein hübsches Sümmchen. Tja, das ist eine Menge Geld. Da muss Mr. Colby seinen Neffen ja sehr geschätzt haben. Ja, in der letzten Zeit müssen sie sich wohl näher gekommen sein. Martin Colby sagte mir erst vor wenigen Monaten, er gebe seinem Neffen eine Chance, sich in Südafrika zu bewähren. Er sagte aber auch, dass er dem Jungen keinen Pfennig hinterließe, also das Testament ändern würde, wenn dieser letzte Versuch fehlschlüge. Aha. Und wo besprachen Sie die Einzelheiten des Testaments mit Mr. Colby? Selbstverständlich in seinem Privatbüro. Als dann alles ordnungsgemäß aufgesetzt war, kam er zu mir und unterzeichnete es hier in meinem Büro. 2 meiner Angestellten fungierten als Zeugen. Tja, das wäre alles, Mr. Roberts. Ich bin Ihnen für Ihre Auskünfte sehr zu Dank verbunden. Tut mir leid, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Nichts zu danken, Inspektor. Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen? Mein Wagen wartet unten. Nein, sehr liebenswürdig, das kann ich meinem Wagen nicht antun. Er wartet nämlich auch unten. Hallo, Bingham. Kalt draußen. Eine Tasse Tee, Sir. Gerade frisch aufgebrüht. Großartig. So, bitte. Danke. Wissen Sie, Bingham, der junge Frank Colby, der ist jetzt um 700.000 Pfund reicher geworden. Hat der aber Schweine. Nur kommen wir damit nicht weiter. Denn der saß ja in Johannesburg, als Colby ermordet wurde. Es sei denn, er kam hierher nach London, ohne dass es jemand wusste, legte eine vergiftete Pille in die Quindinflasche seines Onkels und fuhr dann wieder ungesehen nach Johannesburg zurück. Die einzige Möglichkeit, wie er den Mord begangen haben könnte. Ja, müssen wir sofort feststellen. Ich habe mir den Namen der Firma, für die er arbeitet, notiert. Rufen Sie die Leute in Johannesburg an und fragen Sie, ob sich Frank Colby die ganze Zeit dort aufgehalten hat oder ob er vielleicht eine Woche auf Urlaub war. Sofort, Sir. Ja, und wollte ich ja eigentlich noch von Mr. Smithers berichten. Ach, der Smithers. Hat er Ihnen was zu beichten gehabt? Was wollte er im Club? Der Kerl war völlig aufgelöst. Er sieht überhaupt keine Möglichkeit, das Geld zurückzuzahlen. Sein Haus ist mit Hypotheken überlastet und was er sonst an Eigentum besitzt, ist keine 1200 Pfund wert. geschweige denn 12.000. Was hat er denn nur mit dem ganzen Geld gemacht? Pferde hauptsächlich. Immer wieder hoffte er, durch weitere Wetten die alten Verluste wieder gutzumachen und das Geld irgendwie zurückzuzahlen. Und wozu kam er gestern in den Club? Um Kolbys Herz zu erweichen. Er wollte ihn bitten, das Geld ratenweise von seinem Gehalt abzuziehen. 10 Pfund die Woche. Verdienen tut er 18 Pfund die Woche. Da hätte er 24 Jahre gebraucht, um seine Schulden abzuzahlen. Er sagte mir, er hätte unten in der Halle gesessen und gewartet. Da hörte er, wie der Kellner dem Portier die Nachricht vom Tode Kolbys überbrachte. Daraufhin sei er schnurstracks ins Büro zurückgekehrt, in der Hoffnung, dass er nun seine Sorgen los sei. Der Tod von Mr. Kolby war ja äußerst günstig für unser Mr. Smithers, das muss ich schon sagen. Sie haben recht, Sir. Also, ich danke Ihnen, Bingham, und gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Übrigens, ja, ich habe noch etwas anderes herausgefunden, was vielleicht interessant sein könnte. Ja, was denn? Die UCP-Werke erzeugen unter anderem auch Blausäure. Im Laboratorium der Firma, das im Hauptgebäude ist, steht das Zeug haufenweise herum. Es wäre für Smithers ein leichtes gewesen, sich etwas von dem Zeug zu beschaffen, eine Pille anzufertigen und sie in Mr. Colbys Quindin-Flasche hineinzuschmuggeln. Nein, nicht in die Flasche, Bingham. Es musste schon das Glasröhrchen sein. Wieso? Sehen Sie mal, wenn Smithers der Mörder ist, dann musste er unter allen Umständen dafür sorgen, dass Colby heute noch vor 6 Uhr seinen Tod fand. Und an das Glasröhrchen, das Colby in der Tasche trug, heranzukommen. Das dürfte wohl nicht allzu einfach gewesen sein, ja, aber man kann nie wissen. Ich heb schon ab, Sir. Ja, Zimmerinspektor Horney, Sergeant Bingham. Ja, er ist noch hier. Bitte bleiben Sie am Apparat. Miss Turner möchte Sie sprechen. Ach, danke. Ja? Aha. Einen Moment mal, ich notiere mir es. Morgen um 10.35 Uhr, Bingham. Hm? Mr. Frank Colby hat heute Nachmittag in Johannesburg Miss Turners Kabel erhalten und nimmt das Nachtflugzeug nach London. Er wird morgen Vormittag um 10.35 Uhr auf dem Londoner Flughafen landen. Ein Mann der schnellen Tat. Ja. Hören Sie noch, Miss Turner. Also, wir kommen morgen früh rüber. Vielen Dank, Miss Turner. Sehr freundlich von Ihnen, mir das mitzuteilen. Gute Nacht. UCP-Werke, Direktionssekretariat. Miss Turner, hier Hornley. Nur eine Anfrage. Ist Mr. Frank Colby schon angekommen? Ja, Mr. Hornley. Er befindet sich im Privatbüro der Direktion. In Martin Colbys ehemaligen Privatbüro. Danke, Miss Turner. Ich nehme mir einen Dienstwagen und komme sofort hin. Nehmen Sie doch Platz, meine Herren. Vielen Dank, Mann. Entschuldigen Sie, dass ich noch unrasiert bin. Aber die ganze Geschichte ging Hals über Kopf. Ich flog gestern Nacht von Johannesburg ab. Ich bekam mit knapper Not noch einen Platz im Flugzeug. Aber ich musste ja her. Schließlich muss ich doch bei der Beerdigung sein. Und dann dürfen Sie nicht vergessen, jetzt übernehme ich ja die Leitung. Die Leitung? Wovon? Von der Firma. Ich bin doch jetzt Hauptaktionär. Wussten Sie das nicht? Ich schon, aber ich wusste nicht, dass Sie das wussten. Wie meinen Sie das? Ich hatte keine Ahnung, dass Ihr Onkel Sie über die Einzelheiten seines Testaments informiert hatte. Oh ja, er hat öfters mit mir darüber gesprochen. Ich muss allerdings sagen, vor wenigen Monaten sah die Sache noch recht brenzlig für mich aus. Mein Onkel sah die Dinge manchmal etwas anders als ich. Ja, das ist mir bekannt. Hat Miss Turner Ihnen eigentlich die näheren Umstände mitgeteilt, unter denen Ihr Onkel den Tod fand? Ja. Dann werden Sie dafür Verständnis haben, dass wir ein paar Fragen an Sie richten müssen, Mr. Colby. Denn es ist unsere Aufgabe herauszufinden, wer die Möglichkeit und die Gelegenheit hatte, Ihren Onkel umzubringen. Na, dann können Sie mich ja gleich von der Liste der Verdächtigen streichen, Herr Inspektor. Denn ich war fast 10.000 Kilometer weit weg von London zur Zeit der Tat. Und außerdem, ich habe zwar den alten Herrn manchmal von ganzem Herzen gehasst, aber umbringen. Selbst wenn ich so etwas fertig brächte, ich war dazu ja gar nicht in der Lage. Können Sie das beweisen? Was soll ich denn beweisen, dass ich nicht hier war? Wollen Sie meinen Pass sehen? Bitte, hier. Schauen Sie sich's an. Mhm. Ankunft auf dem Flughafen Johannesburg, 15. Dezember. Gestern Nachmittag von Johannesburg wieder abgeflogen. Kein englischer Einreisestempel von London. Ein britischer Pass wird ja nicht gestempelt, wenn man zurückkommt. Und sonst überhaupt kein anderer Stempel. Weder für eine Ein- noch für eine Ausreise. Sind Sie jetzt zufrieden? Mhm. Haben Sie auch noch Ihre Flugkarte? Ja, selbstverständlich. Hier. Von London abgeflogen am 14. Dezember, Flugnummer 223. Zurückgeflogen am 27. Februar. Das war gestern. Flugnummer 116. Die Flugkarte ist bis zum 14. März gültig. Wenn Sie wollen, das heißt, wenn Sie mir nicht glauben, können Sie ja meine Angaben bei der Fluggesellschaft nachprüfen. Vielen Dank, Mr. Colby. Im Augenblick wäre ja wohl nichts weiter zu besprechen. Wir melden uns wieder. Gesprochen, Sir. Die Auskunft ist gut. Da scheint alles in Ordnung zu sein. Ich ließ mich mit dem Direktor verbinden und der sagte mir, der junge Colby sei die ganze Zeit dort gewesen und hätte tüchtige Arbeit geleistet. Frank schaltet also aus. Dann sind wir wieder bei der alten Frage angelangt. Wer gewinnt durch den Tod von Mr. Colby? Tja, wer? Als Ersten hätten wir Smithers. Was konnte der denn dabei gewinnen? Zeit, um die Angelegenheit seiner fingierten Firma aus der Welt zu schaffen. Das ist richtig. Und nun weiter. Da sind noch die beiden Direktoren der Konkurrenzfirmen. Och, Mr. Hillman, der ist in Ordnung. Aber dieser Mr. James hat mir überhaupt nicht gefallen. Auch der Kellner nicht. Ich habe das Gefühl, die spielen zusammen. Ja? Ja, kam es Ihnen denn nicht merkwürdig vor, dass Mr. James den Kellner angeblich nicht kannte? Obwohl der früher in der Direktionskantine von Mr. James' Firma gearbeitet hat? Bingham, Sie kombinieren mit jedem Tag besser. Aber Nummer eins auf unserer Liste ist doch meiner Meinung nach Miss Turner. Bedenken Sie, sie erbt ja schließlich 10.000 Pfund und das Land aus. Und die lügt ganz bestimmt, wenn sie sagt, dass sie von dem Inhalt des Testaments nichts weiß. Bei all den Mikrofonen in Colbys Privatbüro und ihrem scheinbar gewohnheitsmäßigen Abhören aller Unterhaltungen? Ich bin völlig Ihrer Ansicht, Binge. Und nun kommen wir schließlich noch zu Mr. Colbys Neffen, Mr. Frank Colby, der die Aussicht auf ein Vermögen von rund 700.000 Pfund hat, wenn der Onkel stirbt. Alle fünf hätten also ein Motiv, alle fünf die Mittel zum Mord. Wie Sie selber vorhin sagten, befand sich im Laboratorium eine Menge blaue Säure und man konnte leicht rankommen. Ach, das stimmt schon. Alle fünf hatten ein Motiv und die Mittel. Aber irgendetwas stimmt doch nicht, Bingham. Es wundert mich, dass es Ihnen nicht längst aufgefallen ist. Bei Ihrer Intelligenz? Hm. Jemand hat einen Fehler begangen. Wissen Sie, was ich meine? Wissen Sie, was der Inspektor meint, meine verehrten Hörerinnen und Hörer? Ist Ihnen der Fehler, von dem Hornley sprach, aufgefallen? Ein Fehler, der auf eine der fünf verdächtigen Personen einen starken Verdacht wirft. Wie üblich geben wir Ihnen ein wenig Zeit, sich den Fall zu überlegen, und dann können Sie Ihre Lösung mit der von Inspektor Hornley vergleichen. Nun, haben Sie die Lösung gefunden? Ist Ihnen der Fehler aufgefallen, der von der schuldigen Person begangen wurde? Wir schalten wieder zurück in Inspektor Hornleys Dienstzimmer in Scotland Yard. Sie haben mich hergebeten, Inspektor. Ja, also der Fall ist geklärt. Frank Colby hat ein volles Geständnis abgelegt. Ja, Sie sagten es mir schon am Telefon. Warum hat er es getan? Na, das ist doch ganz klar, warum. Es sind schon Leute für weniger gemordet worden als für 700.000 Pfund. Die Frage war nur, wie hat er das gemacht? Ja, ich bin gespannt auf Ihre Aufklärung, Inspektor. Oh, es war ein gut durchdachter Mord, lange vorausgeplant. Der Bursche wusste sehr wohl, dass sein Onkel immer eine Flasche mit Quindin-Tabletten in seinem Schreibtisch aufbewahrte. Er wusste auch, dass sich aus ihr sein Onkel täglich 2 Tabletten herausnahm. Daraufhin legte Frank die Tablette, die das Gift enthielt, ganz zuunterst in die Flasche. Natürlich konnte er nicht ganz sicher sein, dass sein Onkel sie als Letzte einnehmen würde, aber er konnte schon damit rechnen, dass sie sich unter den letzten 20 befinden würde. Er konnte sich also ausrechnen, dass sein Onkel, sagen wir, in etwa 65 Tagen sterben würde. Tatsächlich starb Mr. Colby nach 75 Tagen. Was für ein kaltblütiger Schuft. Und doch, wissen Sie, war es eine geniale Idee von dem hartgesottenen Burschen. Hartgesotten, Mr. Roberts? Er war nicht hart genug, denn er wurde sofort weich, als ich versuchsweise die Andeutung fallen ließ, dass wir seine Fingerabdrücke auf der Flasche in der Schublade gefunden haben, in der er ja normalerweise nichts zu suchen hatte. In Wirklichkeit haben wir aber seine Fingerabdrücke auf einem Behälter mit Cyankali im Laboratorium entdeckt. Außerdem beging er noch einen dummen Fehler. Ja, und wegen dieses einen Fehlers hatte ich ihn von Anfang an im Verdacht. Ich glaubte ihm einfach kein Wort von seinem Charakterwandel und dem angeblichen Entschluss, 3 Jahre lang durchzuhalten. Er hat sich nämlich damit verraten, dass er den baldigen Tod seines Onkels erwartete. Denn, so unglaublich es auch erscheinen mag, er kaufte sich in London eine Flugkarte, London, Johannesburg und zurück, die 3 Monate gültig ist, obwohl er sich verpflichtet hatte, 3 Jahre lang Johannesburg nicht zu verlassen. Er muss also gewusst haben, dass er innerhalb von 3 Monaten wieder in London sein wird. Sehr richtig. Und das stand in krassem Widerspruch zu seiner Aussage. Als wir ihn auf diesen Umstand aufmerksam machten und ihm außerdem noch mitteilten, dass wir seine Fingerabdrücke gefunden hätten, da brach er zusammen und gestand die ganze Geschichte ein. Im Grunde genommen war alles ganz einfach. Ja, unsere Theorie hat sich eben wieder einmal bestätigt, dass die meisten Verbrecher irgendwann und irgendwo einen Fehler begehen. Wir müssen nur diesen Fehler entdecken. Jawohl, Bingham. Wir müssen ihn entdecken. Aus der Reihe Inspektor Hornley auf der Spur hörten Sie »Der Tod greift ein« von John P. Wynn. Es spielten Inspektor Hornley, Helmut Peine, Sergeant Bingham, Harald Meister, der Direktor der UCP-Werke Martin Colby, Wilhelm Pilgram, seine Privatsekretärin Mary Turner, Karin Kaiser, sein Neffe Frank Colby, Bodo Primus, der Anwalt Mr. Roberts, Hatto Hirsch, Mr. Hillman von Armstrong & Butler, Wilhelm Grimm, Mr. James von den Snyders-Werken, Gerhard Becker, der Betrüger Mr. Smithers, Heinz Schacht, der Sekretär des Nelson-Clubs, Major Radcliffe, Heinz von Kleve, der Portier des Nelson-Clubs, Fritz Leolierz, und der neue Kellner des Nelson-Clubs, Charles, der vorher bei den Snyders-Werken angestellt war, Ferdinand Muth. Die Einleitung sprach Werner Runzhagen, die Regie hatte Hermann Pfeiffer und dieses Hörspiel lief erstmals am 31. Mai 1963 um 21.10 Uhr im Westdeutschen Rundfunk. Ja, wundervolle englische Kriminamen. Mr. Hillman von Armstrong & Butler. So eine Visitenkarte hätte ich auch gerne. Aber woher kannte man die Schauspieler dieses Radiohörspiels? Wir kommen von Scotland Yard. Ich bin Detektivinspektor Hornley, das ist Sergeant Bingham. Können wir Sie in ein paar Minuten sprechen? Ja, das war noch einmal Helmut Peine als Inspektor Hornley. Peine sprach diese Rolle in 24 Hörspielfolgen, aber nicht nur dort. Inspektor Hornley von Scotland Yard. Kann ich Sie vielleicht mal ein paar Minuten sprechen, Mr. Sears? Ja, natürlich, kommen Sie rein. Denn tatsächlich gab es auch noch eine Inspektor Hornley-Fernsehserie aus dem WDR mit Helmut Peine. 4 Folgen entstanden 1961. Wenn alle anderen Möglichkeiten eliminiert sind, dann muss die letzte, so unwahrscheinlich sie vielleicht zuerst auch klingen mag, die richtige sein. Das hat schon Conan Doyle in seinem Sherlock Holmes gesagt. Und damit ist Helmut Peine der einzige Radiodetektiv, der die gleiche Rolle auch im Fernsehen spielen durfte. Überhaupt sah man ihn seit den 50ern hin und wieder im Kino und Fernsehen, doch sein wichtigstes Betätigungsfeld blieb der Hörfunk. Seit 1948 war er Stammschauspieler im damaligen NWDR, dem Nordwestdeutschen Rundfunk, und als sich diese Anstalt Mitte der 50er Jahre in NDR und WDR aufteilte, sprach er sowohl in Köln als auch in Hamburg weiter. Kommissar Dubois, wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Das ist mein Assistent Nico. Guten Abend. 1961, ein Krimi des Norddeutschen Rundfunks. Wieder spielt Helmut Peine den Kommissar. Diesmal heißt er Dubois und klingt irgendwie vertraut. Bitte gehen Sie jetzt alle in den Tagesraum, bis die Mordkommission kommt. Ja, auch hier darf Peine herrliche Krimisätze sagen. Veranlassen Sie die Obduktion. Helmut Peine wirkte an über 500 Radioproduktionen mit, darunter rund 100 Krimis. Außerdem sah man ihn in Fernsehspielen, allein 4-mal in der schwarz-weißen NDR-Krimireihe Stahlnetz, in einer Sherlock-Holmes-Serie aus dem WDR und 1965 in dem Straßenfeger Die Schlüssel. Inspektor Hornley war Helmut Peines langlebigste Rolle. Also, meine Herren, wir können die Angelegenheit demnach als geregelt betrachten. Aber ich möchte Ihnen auch noch die anderen Stimmen, die kleineren Rollen aus unserem Der Tod greift ein Hörspiel näher bringen. Etwa hier den unglücklichen Martin Colby. Bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser, Charles. Wilhelm Pilgram ist das. Eine der ältesten Stimmen, die wir in Kein Mucks jemals hörbar gemacht haben. Pilgram war Jahrgang 1889, auch ein Dauergast in Rundfunkstudios. Er brachte es auf rund 350 Einsätze. Und auch er begann nach dem Krieg im NWDR. Ab den späten 50ern hörte man ihn nur noch im Kölner WDR. Dann werde ich unseren Anwalt bitten, den Vertrag aufzusetzen. Wilhelm Pilgrams letzte Funkrolle kam 1966 in einer anderen großen Radio-Krimi-Reihe des WDR. Hier ist ein Ausschnitt. Hören Sie mal. Sagen Sie mir, wie kam es eigentlich zu dem Unfall? Ja, das versuchen wir gerade festzustellen, Dr. Chartier. Ich lasse Ihnen ein paar Tabletten hier. Ja? Nehmen Sie eine davon, wenn Sie nicht schlafen können. Gute Nacht, Doktor, und besten Dank. Gute Nacht, Mr. Temple. Ja, gute Nacht, Mr. Temple. Wilhelm Pilgram hier als Arzt in Paul Temple und der Fall Genf. Und das war auch schon sein ganzer Auftritt. Die Paul-Temple-Reihe von Francis Durbridge mit René Deltgen als Paul Temple war ein Radio-Super-Dauerbrenner. 13 Serien in fast 100 Folgen liefen bis 1968 und natürlich griff die Kölner Besetzungsabteilung bei der Menge an Figuren auf erprobte Darstellerinnen und Darsteller zurück, die immer wieder in anderen, ganz unterschiedlichen Rollen zum Einsatz kamen. Das galt auch für diesen Mann hier. Darf ich vorstellen, Detektivinspektor Hornley von Scotland Yard und Sergeant Bingham. Das ist noch einmal Major Radcliffe aus unserem Hornley-Hörspiel. Sie erinnern sich. Ich kann da eigentlich nicht viel. Vielleicht sollten Sie lieber die Herren fragen, die dabei waren, als die Sache geschah. Mr. James und Mr. Hayman. Und diesen Major, den sprach der Schauspieler Heinz von Kleve. Ist das nicht entsetzlich? Mr. Colby tot. Heinz von Kleve kam 1897 zur Welt. Bis 1939 war er in einigen Kinofilmen zu sehen. Ab 1949 spielte er im Radio. Seine erste Funkrolle war in Paul Temple und die Affäre Gregory. Möchten Sie eine Zigarre, Temple? Nein, nein, danke. Das hier ist er 1951, Paul Temple und der Fall Curzon und wieder René Deltgen in der Titelrolle. Hat Inspektor Morgan schon mal mit Ihnen wegen eines Mannes namens Curzon gesprochen? Ja, ja, allerdings, er fragte mich, ob ich jemanden kenne, der Curzon heißt. Ich sagte, ich kenne keinen. So, so. Als ich ihn dann fragte, warum er das wissen will, da wurde er ziemlich mysteriös. Ein mysteriöser Mr. Curzon, den niemand kennt, ist der Drahtzieher einer seltsamen Entführung. Tja, Mr. Temple erzählte mir gerade, dass er eine sehr wichtige Entdeckung gemacht hat. Heinz von Kleve spielt einen Lord und der gilt als Hauptverdächtiger. Ich weiß, wer Curzon ist. Spannung bis zum Schluss. Über 17 Jahre lang trafen sich Deltgen und von Kleve bei jeder neuen Paul-Temple-Hörspielproduktion immer und immer wieder. Guten Tag, Mr. Temple. Guten Tag. Darf ich Sie einen Augenblick in mein Büro bemühen? Na gewiss. 1962, Paul Temple und der Fall Margot. Diesmal macht sich Temple auf die Spur eines unbekannten Mannes namens Edgar Northampton. Es geht um einen Mord und trotzdem findet er noch Zeit, Geld abzuheben. Hier bitte, Mr. Temple, 1, 2, 3. Der Bankdirektor zählt die Scheine und dann bei der Verabschiedung, da passiert es. Hoffentlich sehen wir Sie wieder einmal in Canterhurst, Mr. Temple. Das hoffe ich auch, Mr. Northampton. Ja, ja. Temple entdeckt das Namensschild. Mr. Edgar Northampton? Ganz richtig, Mr. Temple. Rums, der Bankdirektor ist Edgar Northampton. Und mit dieser Überraschung endete die 4. der 8 Folgen von Paul Temple und der Fall Margot. Im Fernsehserienbusiness nennt man das heute einen Season-Midpoint-What-the-Fuck-Cliffhanger. Ja, und natürlich ist der Bankdirektor nicht der große Schurke dieses Falls. Es sprachen Paul Temple, René Deltgen, Edgar Northampton, Heinz von Kleve. Ich habe mir Heinz von Kleve immer als kleinen Schalterbeamten mit Brille und Halbglatze vorgestellt. Aber als ich ihn viel später als Butler in dem berühmten 62er Fernsehreißer Das Halstuch erstmals sah, erkannte ich, dass ich vollkommen falsch lag. Es freut mich, dass wir alles so glatt abwickeln konnten. Ich bin überzeugt davon, dass die Aussichten für unser Unternehmen ausnehmend gut sind. Noch eine Stimme aus dem alten WDR. Das war der Geschäftspartner Mr. James aus dem Hornley-Fall und damit der Schauspieler Gerhard Becker. Ich habe nichts von einer Tablette gesagt. Gerhard Becker spielte auch einen Part in der Inspektor Hornley-Fernsehserie. Und, was glauben Sie, war er wohl auch in den Paul-Temple-Hörspielen dabei? Guten Morgen, Mr. Temple. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Sir. Guten Morgen, Inspektor. Aber natürlich war er das. Die Fahndung ist natürlich noch im Gang. Aber dieser Bericht hier wird Sie wahrscheinlich interessieren. Was ist das? Gerhard Becker hier als Inspektor mit 5 Sätzen. Mein Lieblingsauftritt von ihm kam 1968. Paul Temple und der Fall Alex war der letzte Fall der Serie. Und Becker hat gleich den ersten Satz als Schaffner. Ihre Fahrkarte bitte, Miss. Ich muss Sie leider wecken, Miss. Ihre Fahrkarte bitte. Ja, und weil wir in einem Durbridge-Krimi sind, ahnen wir schon, warum die Miss nicht antwortet. Und irgendwann fällt auch beim Schaffner der Groschen. Herr, Mann, wie sehen Sie denn aus? Ist was passiert? Ja, würden Sie mal mitkommen? Die junge Dame neben an. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ich weiß nicht, was mit ihr. Meinen Sie? Ja. Sie ist tot. Tot? Um Himmels Willen. Und damit ist die erste Leiche gefunden. Gerhard Becker sprach in allen WDR-Krimis der 50er bis 70er Jahre mit und am besten war er, wenn seine Figuren ein wenig begriffsstutzig daherkamen, so wie dieser Schaffner, der in den 8 Folgen nicht mehr auftauchte. Aber auch die sogenannten kleinen Rollen müssen halt sitzen, speziell wenn sie ein Hörspiel eröffnen, so wie hier. Gerhard Becker, Heinz von Kleve und Wilhelm Pilgram sprachen auch in den 24 Inspektor Hornley-Krimis aus dem WDR mehrfach mit. Das belegt die Rundfunkdatenbank, doch nur die letzten 6 sind erhalten. Und damit ist Der Tod greift ein die einzige Folge mit den 3 Herren, die noch da ist. Unsere heutige Geschichte hat den Titel Der Tod greift ein und beginnt in der Vorhalle eines vornehmen Londoner Clubs. Ja, doch was ist das? Was hören wir hier? Sie wünschen, mein Herr? Ich möchte Herrn Colby sprechen. Herrn Colby? Mein Name ist Smithers. Das kommt Ihnen bekannt vor? Natürlich. Ich erwähnte es ja schon vor unserem Hörspiel. Auch der Bayerische Rundfunk hatte eine eigene Adaption der Hornley-Krimis produziert. Und 2 Monate vor der WDR-Version von Der Tod greift ein, hatte die BR-Fassung Premiere im März 1963 und es passiert genau das Gleiche. Entschuldigen Sie bitte, mir ist nicht gut. Was denn? Oh. Was denn, was ist denn? Colby, um Himmels Willen! Um Gottes Willen, Herr Ober, holen Sie einen Arzt, schnell! Ja, wieder bricht Colby zusammen und wieder kommt die Polizei. Mein Name ist Hornley, Inspektor Hornley, und das ist mein Mitarbeiter, Wachtmeister Bingham. Sehr angenehm. Sie sind der Sekretär des Clubs? Ist das nicht entsetzlich, Colby tot? Ja, Sie merken schon, es ist die gleiche Vorlage, aber wir hören ganz anderen Schauspielern und einer anderen Inszenierung zu. Sergeant Bingham heißt hier Wachtmeister Bingham, der Clubsekretär ist nicht mehr Major, sondern Herr Major, und auch der Club selbst hat einen anderen Namen. Einen Augenblick, bitte. Magdalenenclub, der Portier am Apparat. Ja, aus dem Nelson-Club wurde hier der Magdalenen-Club. Das klingt nach Pfarramt mit Kinderfest am Sonntag. Keine Ahnung warum. Später wird auch das vermeintlich tödliche Medikament Quindin hier Quinedin genannt. Ist halt bayerisch, seine andere Sprache. Aber natürlich wird auch diese Version kurz vor Ende unterbrochen. Hier stimmt was nicht, Bingham. Jemand hat einen Fehler begangen. Wissen Sie, was ich meine? Wie üblich geben wir Ihnen eine Minute Zeit, sich den Fall zu überlegen, und dann können Sie Ihre Lösung mit der von Inspektor Hornley vergleichen. Das ist schöne Musik. Sie klingt und tickt fast ein bisschen wie die Jeopardy-Melodie. Überhaupt hat sich Regisseur Walter Netz, den wir hier gerade als Moderator hörten, vom damaligen BR-Stammkomponisten Walter Popper Zwischenmusik bestellt, um seine Hornley-Krimis effektvoller zu gestalten. Ja, und auch wir kommen damit zur vertrauten Schlussmusik. Die letzten Worte haben nun wieder Helmut Peine und Harald Meister als Hornley und Bingham. Es ist immer wieder ein großartiges Gefühl, wenn wir einen solchen Fall glücklich gelöst haben. Doch, Bingham, da kann ich Ihnen nur beipflichten. Es ist ein schönes Gefühl, wenn wir die richtige Lösung gefunden haben. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Die neue Staffel, wir sind ab sofort wieder jeden Donnerstag auf Sendung, immer zuerst in der ARD-Audiothek. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend und auf Wiedersehen. Kein Mucks wird Ihnen von Radio Bremen, dem Norddeutschen Rundfunk, dem Südwestrundfunk, dem Bayerischen, Mitteldeutschen, Hessischen, Saarländischen und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg präsentiert. Und unser Der Tod greift ein Krimi, der kam vom Westdeutschen Rundfunk. Und sollten Sie kein Mucks noch nicht so gut kennen, weitere Inspektor Hornley-Krimis aus dem WDR stehen schon im Podcast ein bisschen weiter unten, zusammen mit vielen anderen Archivstücken. Das wär's für heute. Und damit darf ich mich bedanken. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. So ist es. Kein Mucks, mein Name ist Bastian Pastewka. Tschüss und alles Gute. Also, Wiedersehen.